Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu getroffen. Aber Allah war ihr Ausziehen zuwider, und so hielt er sie zurück, und es wurde gesagt: So bleibt daheim mit denjenigen, die daheim sitzen bleiben. Wenn sie mit euch hinausgezogen wären, hätten sie euch nur Verwirrung gebracht und wären unter euch fürwahr umhergelaufen, um trachten danach, euch der Versuchung auszusetzen. Und unter euch gibt es manche, die immer wieder auf sie horchen. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Sie haben bereits zuvor danach getrachtet, euch der Versuchung auszusetzen und haben dir die Angelegenheiten umgekehrt, bis die Wahrheit kam und die Anordnung Allahs erschien, obwohl es ihnen zuwider ist. Unter ihnen gibt es manche, die sagen: Erlaube mir zurückzubleiben und setze mich nicht der Versuchung aus. Dabei sind sie doch in Versuchung gefallen. Und wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Wenn dich etwas Gutes trifft, tut es ihnen leid. Wenn dich jedoch ein Unglück trifft, sagen sie: Wir haben unsere Angelegenheit schon zuvor selbst übernommen, und kehren sich froh ab. Sag: Uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr. Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Sag: Erwartet ihr für uns etwas anderes als eines der beiden schönsten Dinge? Wir erwarten für euch, dass Allah euch mit einer Strafe von ihm oder durch unsere Hände trifft. So wartet nur ab. Gewiss, wir warten mit euch ab. Sag: Gebt freiwillig oder widerwillig aus. Es wird von euch doch nicht angenommen werden. Ihr seid ja frevlerische Leute. Und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen, sich nur schwerfällig zum Gebet begeben und nur widerwillig ausgeben. So sollen dir weder ihr Besitz noch ihre Kinder gefallen. Allah will sie damit ja nur im diesseitigen Leben strafen und dass ihre Seelen im Tod dahingehen, während sie ungläubig sind. Und sie schwören bei Allah, dass sie fürwahr zu euch gehören, während sie nicht zu euch gehören, sondern sie sind Leute, die ängstlich sind. Wenn sie einen Zufluchtsort oder Höhlen oder sonst ein Schlupfloch fänden, würden sie sich wahrlich dorthin wenden, und zwar fluchtartig. Und unter ihnen gibt es manche, die gegen dich wegen der Almosen nörgeln. Wenn ihnen davon gegeben wird, zeigen sie Wohlgefallen. Wenn ihnen aber davon nichts gegeben wird, zeigen sie sogleich Missfallen. Wenn sie doch mit dem zufrieden wären, was Allah und sein Gesandter ihnen gewährten, und sie sagten: Unsere Genüge ist Allah, Allah wird uns etwas von seiner Huld gewähren und auch sein Gesandter. Gewiss, nach Allah steht unser Begehren.